Live. DJ Session mit Chris Lake. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session. Heute mit einem exklusiven Set von Chris Lake. Er gilt seit über 2 Jahrzehnten als einer der prägendsten DJs und Produzenten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit seinem Set. Entera. Check it out. your heart when you're blind. Beware, she's scheming. She'll make you think you're dreaming. You'll fall in love and you'll be screaming, demon. Poison. You never trust a big button to smile. Poison. She's dangerous. Yeah, baby, they're full of fact. Yo, what's up to Ralph T and Johnny G? Yeah, I can't forget about my boy B. Brown. Your number one any crew. Poison. If I were you, I'd take them. Session mit Chris Lake. Cause in my head, we're already undressing. In my head, your hands are on my waist. Some night or day, my body don't know the difference. In my head, you're dancing in my head. Cause in my head, we're already undressing. In my head, your hands are on my waist. Some night or day, my body don't know the difference. In my head, you're dancing in my head. Cause in my Chris Lake zusammen mit Amber Mark und ihrem Track In My Head, ein Track von seinem Debütalbum Chemistry, das er letzten Sommer released hat. Wir hören weiter rein in sein Set. Viel Spaß mit Chris Lake. DJ Session mit Chris Lake. Hey, thinking about what to say. I'm caught in your echoes. How do I make it right? I'm running in circles, missing every sign. Every beat, every sound reminds me of what we found. I'm just here waiting. Much harder than it looks. Sehr Selector. Ihr hört die 1Live DJ Session mit dem Set von unserem heutigen Gast Chris Lake. Gerade hat er euch seinen Remix zu Gossip von Confident Man und Jade gespielt. Als nächstes gibt seinen Track 1-2-3, für den er sich mit den Jungs von Disclosure und Levin Carly zusammengetan hat. Shit. DJ Session mit Chris Lake. Chris Lake mit Savannah, den hat er euch gerade höchstpersönlich in seinem Set gespielt. Jetzt gibt's für euch seinen Remix zu Galvanize von The Chemical Brothers. Dafür ist er jetzt sogar auch für einen Grammy nominiert. time has come to push the button. World, my finger is on the button. Das ist die 1Live DJ Session und ihr hört unseren heutigen Gast DJ Chris Lake. Das war sein Banger East My Mind, den er mit Abel Balder rausgehauen hat. Der DJ war Ende 2025 noch auf großer Welttournee. Jetzt hat er auf Insta aber geteilt, dass er erstmal eine kleine Pause braucht. Wie lange hat er nicht gesagt, aber für April hat er schon mal seine nächsten Live-Shows angekündigt. Live. DJ Session mit Chris Lake. Swag von Markus Truss. Den Track hat euch unser heutiger Gast DJ Chris Lake gespielt. Weiter geht's in seinem Set mit I Cannot Replay von Anti Up. Viel Spaß damit. I can't. na força do ódio. Hoje eu vou pegar você, tô cheio de tesão. Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit Chris Lake, aber in der dritten Stunde geht's natürlich weiter. Diese Woche mit einem Mix von unserer Resident-DJ Nora and Pure. Für mehr Infos checkt doch einfach mal unsere App oder 1Live.de. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me do. Making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like geese. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pep. But still, that night I write by candlelight. I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.